باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال. Das Buch von Geboten, Kapitel von Al-Ikhlas wa Ihdar al-Niyya. Al-Ikhlas, Aufrichtigkeit, Ihdar al-Niyya, Niyya bringen. In allen Handlungen und Aussagen, innerlich und äußerlich oder geheim und offenbar. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, im sinngemäß übersetzt, und es ihnen nichts anderes befohlen, als dass sie Allah subhanahu wa ta'ala anbeten mit Ikhlas. Das ist Surat al-Bayyinah, die Ayah 5. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ihr werdet die Frömmigkeit nicht erlangen, bis ihr spendet von dem, was ihr mögt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihr Fleisch und ihr Blut nicht bekommen oder wird ihm nicht erreichen. Was ihn erreicht, ist At-Taqwa von euch, das bedeutet Gottesfurcht von euch. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch im sinngemäß übersetzt, sprich, wenn ihr das verbirgt, was ihr in euren Herzen habt, oder ihr kundtut, kennt das Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind die Ayat erstmal in diesem Kapitel. Dann, barakallahu fikum, das erste Hadith war von Umar, radhiyallahu alayhi, Fürst von Gläubigen, Abu Hafs, berichtete, er sagte, ich habe den Propheten Muhammad s.a.w. gehört, er sagte, innama al-a'malu bin-niyyat, die Taten sind entsprechend den Absichten oder entsprechenden Absichten, wa innama likulli imri'in ma nawa, und jedem Menschen gebührt, was er beabsichtigt hat. Wer also seine Auswanderung für Allah und für seinen Gesandten unternahm, dessen Auswanderung war für Allah und für seinen Gesandten. Und wer seine Auswanderung wegen irdischen Leben oder diesseits und eine Frau zu heiraten unternahm, dessen Auswanderung war für das, dessen wegen er auswanderte. Das ist, barakallahu fikum, das erste Hadith, was wir behandelt haben. Zweitens, an Umm al-Mu'minin, Umm Abdullah Aisha, radwanullahi alayha, qalat. Aisha, Abdullah, die Mutter von Gläubigen, die Frau von unserem Propheten, sie sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, ein Heer, eine Armee wird Al-Kaaba angreifen wollen. Und während sie in der Wüste sind, lässt Allah subhanahu wa ta'ala die Erde mit ihren Anfang und mit ihren Ende sinken. Dann sagte Aisha, ich sagte, o Prophet, die Erde wird mit ihnen sinken, mit ihren Anfang und mit ihren Enden, die ersten und die letzten von ihnen, das heißt alle. Und es gibt mit ihnen ihre Märkte und Leute, die nicht von ihnen sind. Er sagte, die Erde wird mit ihnen, mit ihren ersten und letzten einsinken oder sinken, und sie werden nach ihren Absichten wieder aufstehen. Das ist die Überlieferung von Al-Bukhari und Muslim. Der Wortlaut ist von Al-Bukhari. Drittens, Aisha auch berichtet, sagte, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, keine Auswanderung von Mekka nach der Befreiung von Mekka, aber Anstrengung und rechtschaffene Absicht. Und wenn ihr zum Anstrengen gerufen werdet, zum Dschihad aufgerufen werdet, sollt ihr folgen. Und das vierte war von Abi Abdullah, Jabir ibn Abdullah, das nächste Hadith. Von Abi Abdullah, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, der sagte, wir waren in einer Feldschlacht mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte der Prophet Muhammad s.a.w. Inna bil Madinat la rijalan ma sirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahum al-marad. Es gibt in Medina einige Männer, die mit euch sind, wohin ihr auch immer marschiert und welche Stadt ihr auch immer macht. Weil sie krank sind, könnten sie nicht dabei sein. Das heißt, sie teilen mit euch den Lohn. Sie teilen mit euch den Lohn. Deshalb in einer anderen Überlieferung bei Muslim, illa sharikukum oder sharakukum. Sharikukum oder sharakukum fil ajr. Damit sie teilen euch den Lohn mit. Und Anas sagte, wir waren von einem Kriegszug zurückgekehrt, das war Tabuk, mit dem Prophet Muhammad s.a.w. Dann sagte er, es gibt Leute in Medina, die sind in Medina. Wenn ihr ein Tal durchmarschiert oder ein Wala Wadi, das bedeutet Fluss, außer dass sie mit uns sind, Fihi, das bedeutet mit dem Lohn, sie beteiligen oder sie bekommen auch den Lohn, sie teilen das mit uns. Habasahum al-Uzur, die Entschuldigung hat sie verhindert, das wird, weil sie krank waren oder weil sie einen Grund haben, dass sie mit euch nicht gekommen sind. Das waren die Hadithe allgemein, die wir Barakallahu fikum behandelt haben. Und heute kommen wir zum fünften Hadith, bi'iznihi ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن أبي يزيد نعم ابن يزيد ابن الأخنس السلمي وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد الأب ولك ما أخذت يا معن الابن رواه البخاري هذا الحديث جميل بارك الله فيكم في كومنت سم فمفتن حديث und das ist sehr schönes حديث und zwar معن ابن يزيد ابن الأخنس السلمي berichtete mein Vater يزيد hatte einige Dinare, das wird ein bisschen Geld, die er als Sadaqa geben wollte, das ist Almose geben, freiwillig. Er hat einige Dinare, die er als Sadaqa geben wollte, bei einem Mann in der Moschee gelassen. Ich nahm das Geld und brachte es meinem Vater, Jesid. Mein Vater sagte zu mir, bei Allah, ich wollte diese Dinare nicht dir geben. Dann haben wir beim Propheten Muhammad s.a.w. das richten lassen. Der Prophet Muhammad s.a.w. sollte zwischen ihnen richten. Der Prophet sagte, O Yazid, du bekommst Belohnung dafür oder du bekommst, was du beabsichtigt hattest. O Ma'an, du bekommst, was du hast. Das bedeutet, Yazid bekommt die Absicht, leka manawai, das bedeutet, du wolltest Spende geben und die Spende ist schon gegeben worden. Und Ma'an, du hast das Geld genommen, du wolltest das deinem Vater geben, du kannst das Geld behalten. Also das ist dein Geld dann geworden. Wala ashrah lak al-hadith, la takhaf. Isma, qala kana abi Yazid, akhraja danarir, yatasaddaqu biha. فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها يعني لمين أتيته بها لأبيه للأب فقال والله ما إياك أردت أما كان بدي أعطيك إياها والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ما نويت ولك ما أخذت يا معن الحديث عند البخاري طبعا في عند البخاري قال في أول الحديث في ألفاظ أخرى أنه خطب علي وخاصمت إليه للنبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم هنا انتبه. أولا في هذا الحديث شيء أمر مهم في الرواية، قال أبي وجدي وأنا، في رواية البخاري أتينا رسول الله فبايعناه، ثلاثتهم دخلوا الإسلام. فقال هذا ما كان يعني في ثلاثة دخلوا الإسلام ابن وأب وجد إلا في حال الصديق أبو بكر رضوان الله عليه، وقيل أنه في أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وحارثة. هنا فيه فضل الصحبة، فلذلك شوف وكانوا صحابيون، يعني عفوا وكانوا صحابيين. ليش؟ يعني لأنه صحابة صحابة، ففيه فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أثبتوا في هذا الحديث. وفيه فضل الإسلام أنه هو وأبيه وأبوه عفوا وجده بايعوا على الإسلام وكانوا مسلمين. واختلف في اسم جده، في اسم جد معا، فمنهم قال هو أبو، كان اسمه ثور، وقيل أنه اسمه أبو ثور، ولكن الظاهر أن اسمه الأخنس، الأخنس السلمي. فكلهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فبايعوه، وهو يحدث الآن عن حديث. الأب يا أخوة أراد أن يخفي الصدقة، فجمع مالا ووكل به آخرا، وفي هذا جواز التوكيل في الصدقة. أراد يخفيها، ما يعملها أمام أبنائه أو الناس تعرفه، فذهب فوكل فيها رجل في المسجد ووكله إطلاقا، يعني قال له خذ هذه الدنانير وتصدق بها أنت وكيلي. وفي هذا يجوز للإنسان أن يعطي مالا لآخر وأن يوكله في الصدقة. فوضع عنده في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فأتى الولد وماذا فعل؟ أخذها، رأى الرجل عنده دنانير يصدق فيها، فالرجل عطاه للولد لمعا. طيب ليش الأب ما عطى لمعا؟ إما لأنه الأب ينفق عليه فذلك ما يعطيه لأنه يريد يتصدق، أو لأنه حال معا يظن الأب أنه حال معا جيد فما يحتاج، أو أنه كان يريد يتصدق صدقة أخرى ليست على أبنائه أو أهله. فقال والله ما إياك أردت، أنا ما كان بدي أعطيك إياها لك، أنا ما أردت أعطيك الصدقة لك. قالوا وفيه أنه لو الأب عطى للابن هبة غير لما يعطي للابن صدقة، فالصدقة يجوز له يستردها، أما في الهبة لا. سبحان الله. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أخذت المال، وقال أنا ما نويتك أنت، لو كان بدي كنت أعطيتك لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت، لك ما نويت، لأن الأعمال بالنيات، أنت نويت الصدقة وأعطيت وهذا الرجل تصدق بها، فلك ما نويت، أنت أخذت الأجر على النية، ولك ما أخذت يا معن، المال اللي أخذته لك. فسبحان الله. فإذا سنقف نحن مع الكلام هنا في لك ما نويت أهم شيء، لأنه إنما الأعمال بالنيات. من فوائد الحديث كذلك أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على ابنه، والأم تتصدق على أولاده، بل تعطيها الزكاة، بل تعطي الزكاة لزوجها المرأة. بارك الله فيكم. بفوفيا دمبفايز أو ديزم حديث نيمن إكليرش بافيوغتا ونزاغش بافيوغتا تسو ديزم حديث بل دس سو شون إس دس شون إس حديث أيجنتلي. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. وزفار معن، معن إس أين صحابي بارك الله فيكم، und sein Vater heißt Yazid. Und der Vater von Yazid haben die Gelehrten nicht mit Klarheit bestimmt, wer das war. Manche haben gesagt, der hieß Thawr. Andere haben gesagt, der hieß Abu Thawr. Und die meisten sagen, doch, der heißt Al-Akhnas. Das Schöne in dieser Überlieferung ist, es gibt sehr Schönes hier. Der hat gesagt, Ma'an und Yazid und Al-Akhnas, drei. Das bedeutet Enkelkind, Sohn die drei sind zum Propheten Muhammad SAW gegangen und die drei haben den Islam angenommen. Und das ist eigentlich selten, dass drei Generationen direkt zum Propheten gegangen sind und die haben den Islam angenommen. Das war bei Abu Bakr und das war bei Zayd ibn Haritha und Usam ibn Zayd. Und es gibt einige, die gesagt haben von den Hadith-Gelehrten, die waren vier Generationen. Das bedeutet Urenkelkind und Enkelkind und Vater und Großvater, die alle haben den Islam angenommen. Die gingen alle zusammen zum Propheten und sie haben den Islam angenommen. Bay'ah, Treueid geleistet. Und hier sagt er, und sie waren von Sahaba. Warum sagt er, die waren von Sahaba? Das beweist Vorteil und Wichtigkeit, dass man von den Gefährten vom Propheten Muhammad SAW ist. Dass man von den Gefährten vom Propheten Muhammad SAW ist, ist an sich selbst eine gute Handlung. An sich selbst eine Tugendhaftigkeit. Dass man sagt, der Sahabi, dieses Wort nur, der ist Sahabi, das ist ein Lob. Und deshalb sagt er hier, das wird die Überlieferungskette, die sagen, die waren alle von Sahaba, das bedeutet, die waren alle rechtschaffen, die waren alle in Ordnung und vertrauenwürdig, weil die Sahaba von unserem Propheten Muhammad SAW sind. Er sagte, mein Vater hat Geld gehabt. Denanir, das bedeutet Gold, Geld. Der Vater wollte spenden, aber er wollte das verstecken. Er könnte seinem Sohn das geben, aber der Vater, ihr seht, wollte das anders spenden, geheim halten. Der ist zu einem Mann gegangen und er hat ihm gesagt, nimm dieses und verteile das auf die Armen. Und das ist, sagen die Gelehrten hier, das heißt, im Islam ist erlaubt, dass man beim Almosen verteilen beauftragt. Du kannst jemanden beauftragen, eine Spende zu verwalten, zu verteilen. Der hat ihm das gegeben. Dann ging Ma'an in die Moschee. Der Mann, der diese Spende verteilt, hat Ma'an gesehen, er hat ihm das Geld gegeben. Als Spende. Ma'an hat das genommen. Und er ist nach Hause gegangen, er hat das seinem Vater gegeben. Das bedeutet, der wollte seinem Vater helfen. Der Vater hat das Geld gesehen. Er hat gesagt, aber ich wollte dir das nicht geben. Meine Nähe war nicht für dich. Das heißt, ich nehme das zurück. Ich wollte dir kein Sadaqa geben. Warum wollte ich ihm das nicht geben? Entweder, barakallahu fikum, war Ma'an gut in der Lage, das wird in der Lage, der war gut, der brauchte das nicht. Oder der Vater wollte eine allgemeine Sadaqa machen. Aber für sein Kind kommt er auf. Das bedeutet, für sein Kind gibt er ihm. Und das Schöne hier ist, schaut mal, subhanallah, wenn du etwas bekommst, oder wenn Allah das geschrieben hat, dass du das bekommst, dann bekommst du das. Der Vater gibt das einem fremden Mann. Der Mann, sozusagen, der gibt das seinem Sohn und er kehrt zurück nach Hause das Geld. Subhanallah. Und hier auch sagen die Gelehrten, wenn man seinem Sohn etwas verschenkt und wenn man seinem Sohn Almosen gibt, es gibt Unterschied. Beim Almosen, man konnte das zurücknehmen. Beim Verschenken nicht. Vater und Sohn. Und in diesem auch, in dieser Überlieferung, könnte man etwas sagen, dass ein Vater seinem Sohn Sadaqa geben kann. Nicht nur für ihn aufkommen. Das wird, wenn du Vater bist und du hast einen Sohn und der ist verheiratet und der hat nicht so viel Geld, dann kannst du ihm Sadaqa geben, kein Problem. Oder die Mutter kann ihrem Sohn geben. Das werde ich auch nachher erklären. Auf jeden Fall, das Schöne ist in dem Hadith am Ende, und das ist unser Beweis, لَكَ مَا نَوَيْتْ. Du bekommst das, was du beabsichtigt hast. Du wolltest eine Spende machen, die Spende ist sozusagen in Ordnung. Und Ma'an, das Geld kannst du behalten. Ja, weil er das von einem anderen bekommen hat. Und das ist die allgemeine Bedeutung von dieser Überlieferung. Jetzt kommen wir, barakallahu fikum, zu unserem Beweis. Und zwar, barakallahu fikum, ma iyaka arat. Ma iyaka arat. أي ما أردت أن أتصدق بهذه الدنانير عليك. فنحن قلنا إنما الأعمال بالنيات، لك يا يزيد ما نويت، لك نيتك. شو النية؟ هو نوى الخير ونوى يتصدق، فخرجت هذه الأمور ولو أنها أتت لابنه، ولكن هو تصدق بها. يعني كالذي مثلا يعطي، أنا أعطي لديني أقول له هي 50 أورو روح تصدق فيها في المسجد، فيروح ديني مثلا ياخذها له أنا على نية انتهى، أما هو بعدين يحاسب عليها خلاص. فالأعمال بالنيات والأجر بحسب النية. فذلك قال أهل العلم لو أعطى الزكاة أو تصدق على رجل غني أو أعطى الزكاة لرجل غني، غني ما يعطي الزكاة، فهذا مقبول إن شاء الله، مجزئ إن شاء الله. ليش؟ لأن له النية والعمل صحيح وأعطى الزكاة، وشو بيعرف أن هذا الرجل غني؟ وذلك قال بعض العلم لابد من التحري في الصدقة والتحري في الزكاة، يعني تعرف لمن تعطيها حتى تذهب للمستحقين. وهنا كذلك بارك الله فيكم يقول أهل العلم فيه فائدة، أنه الأصل هو في النية وليس مع العلم. أما إذا كان إنسان جاهل أو أخطأ بالقول فيؤخذ على نيته وليس على خطائه. يعني أعطيك مثال على هذا. مثلا أنا أريد أن أعطي عبد القادر هدية 5 أورو، فطلعت هكذا قلت 5 أورو لمحمد وأنا قاصد عبد القادر، فالأصل تذهب لعبد القادر لأنه أنا قصدته هو، فالأصل القصد هنا، شو قصدك نيتك. كذلك بارك الله فيكم إنسان جاهل مثلا ما يفرق بين العمرة والحج، هل الناس كلها تفكر لمكة حج، هو رايح عمرة مثلا، هو رايح الآن رايح بأي شهر، رايح هو برمضان، اللي يروح رمضان يذهب حج ولا عمرة؟ عمرة. يقول لك والله أنا رايح حج، فلما يصل الميقات يقول لبيك اللهم حج، ولك أنت حج، أنت رايح عمرة، فقال لك ينعقد له عمرة. أو هو رايح عمرة أو رايح مثلا الحج قال لبيك اللهم عمرة ويقصد الحج فينعقد له النية. كذلك إنسان قال لزوجته طالق، قال طالق، ولكن كانت الزوجة شو مثلا كانت مربوطة، فقال لها طالق وتركها. هنا قيل لو طلقت زوجتك، قال لا أنا قصدت، كانت هي مربوطة فقصدت أطلقها فقد لا طالق، فذلك القصد هنا يلعب دور. كذلك بارك الله فيكم في مسائل الزكاة والصدقة يدخل هذا الأمر، يعني النية، فذلك لك ما نويت، لك ما نويت. ولكن انتبه هذا لا يعني أن الواحد ينوي خير ويعمل شر، قلنا الأعمال مقبولة بشرطين، النية لله والعمل يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم in dieser Überlieferung, was wir behandeln. Wir haben gesagt, für uns ist wichtig hier, du bekommst das, was du, das bedeutet, deine Absicht ist maßgebend. Und er hat dem Sohn gesagt, du kannst das Geld behalten. Was ist hier für uns wichtig? Wir reden über Absichten, über den Willen eines Menschen. Das heißt, du wolltest eine Spende machen. Die Geschichte war so. Yazid hat das Geld genommen, er hat das einem anderen gegeben, du bist Verwalter, du kannst mit dieser Spende tun, was du willst. Der hat das gespendet. Du selber, Yazid selber, hat jetzt seine Absicht und hat eine gute Tat begangen. Das bedeutet, sein Lohn ist bei Allah. Was mit diesem Geld der Verwalter macht, was die anderen damit machen, das ist nicht mehr seine Sache, weil er die Spende schon gegeben hat. Das heißt, ich habe ein Beispiel gegeben. Ich gebe Dini zum Beispiel jetzt. Ich gebe ihm 50 Euro. Ich sage ihm, bitte gib das als Spende. Er nimmt das für sich selber. Er behält das. Er gibt das nicht weiter. Ich weiß das nicht mehr. Ich bekomme, inshallah, mein Ajr. Mein Lohn bekomme ich. Warum? Weil der Lohn ist abhängig mit meiner Niyya. Und die Tat ist gut. Spende. Aber er, wenn er nicht richtig verwaltet oder falsch damit macht, er wird zur Rechenschaft gezogen, nicht ich. Ich gebe Moschee eine Spende, 5 Euro. Eine Person macht etwas anderes, Falsches damit. Das ist seine Sache. Aber ich habe das für Allah gemacht, fertig. Deshalb, unser Beweis aus diesem Hadith ist dieser Satz, Barakallahu fikum. Laka ma nawait. Deshalb, die Regel ist im Islam, der Lohn ist mit der Absicht verbunden. Der Lohn ist mit der Absicht verbunden. Und maßgebend in diesem Zusammenhang ist die Niyya, der Wille, deine Absicht. Das heißt, ich habe 50 Euro Zakat zu geben. Ich will Zakat geben, 50 Euro. Ich habe so geguckt, wer ist arm? Vielleicht der ist arm. Ich gebe ihm 50 Euro als Zakat, der nimmt das. Aber später erfährt man, dass diese Person kein Zakat braucht. Der ist selber reich. Ich habe gegeben schon. Das bedeutet, für meine Nähe werde ich inshallah, meine Tat ist richtig, meine Nähe ist gut, dann werde ich belohnt. Aber was die Person damit macht, das ist seine Sache. Das geht, das heißt, alles ist abhängig von deiner Absicht. Aber das heißt nicht, barakallahu fikum, dass man sagt, ja, meine Absicht ist gut, dann macht man Schlechtes. Nein, Absicht muss gut sein und deine Tat muss nach der Sunna sein. Aber in manchen Bereichen, du weißt nicht, wer diese Person ist. Du gibst ihm zum Beispiel. Oder, ich will jetzt zum Beispiel Mohammed etwas geben. Ich bin sozusagen, jemand fragt mich und sowas, ich sage, die 5 Euro gehen an Abdel Qadir. Aber ich wollte Mohammed geben. Meine Absicht ist Mohammed, nicht Abdel Qadir. Ich habe Fehler gemacht mit meiner Zunge. Da sagt Abdel Qadir, ja gib mir. Ich sage, nein, ich meine Mohammed. Deshalb, das geht nach meiner Absicht. Was du beabsichtigt hast. Beispiel, noch ein Beispiel. Eine Person ist unwissend, der kann nicht unterscheiden zwischen Umrah und zwischen Hajj. Der weiß nicht, was der Unterschied ist. Die Leute denken heute, gehst du nach Mekka, dann bist du Hajj. Egal wann, egal wie. Die wissen das nicht. Der kommt zum Miqat, zur Grenze, übertritt zu Ihram. Der geht zum Beispiel in den Ramadan. Anstatt der er sagt, ich beabsichtige Umrah, was macht er? Der sagt, Labbaik Allahumma Hajj. Aber du machst keinen Hajj, in Ramadan gibt es keinen Hajj. Die Gelehrten sagen, trotz dass er gesagt hat, Labbaik Allahumma Hajj, seine Absicht ist genug, weil er nicht gewusst hat. Noch dazu, Barakallahu fikum. Ein Mann hält seine Frau fest. Ein Mann hält seine Frau fest. Sie sagt ihm, lass mich frei, lass mich frei. Der sagt Talik. Was bedeutet Talik? Talik bedeutet, du bist geschieden. Aber, wie sagt die Frau, was hast du mir gesagt? Ja, ich sagte, ich meinte, du bist frei. Weil ich dich sozusagen wie gefesselt habe. Ich sage, du bist frei. Ich meinte nicht Talik wegen Heirat. Ich meine nur Talik, weil ich dich sozusagen stark umarmt habe. Deshalb bist du jetzt frei. Deshalb die Nia zählt in diesen Taten allen. Barakallahu fikum. Izan laka ma nawaita, laka ma nawait. Min fawaid hadha al-hadith, kama zakart, annahu yajuz l'insan an yatasaddaq ala abnihi. Wa al-dalil ala hadha, hadith ibn Mas'ud, radwanallah alayhi. Lianna Nabi s.a.w. hatha ala al-sadaq. Fa'aradat Zainab, zawjat ibn Mas'ud, أن تتصدق بشيء فقالت لزوجها يعني قالت له أتصدق فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له في أفقر مني أنا فقير تتصدق علي فقال صدق عبد الله زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم يعني أعطي لزوجك معلش وانتبه ميز هنا بين الإنسان الذي يجب عليك النفقة عليه والإنسان الذي ما يجب عليك النفقة المرأة ما يجب عليها النفقة على زوجها وأولادها إنما هذا واجب الرجل ومن فوائده يجوز للإنسان أن يعطي ولده الزكاة ولكن بشرط ليس لإسقاط الواجب عليه يعني أنت واجبك تنفق على ابنك فتقول يلا بعطيه من الزكاة وباخذ بعدين المال اللي عطيته هذا لا ما يجوز هذا ما يجوز. أما ابنك عنده دين، عليه دين، وأنت تنفق عليه وعليه دين، كيف تفعل؟ لا بأس تعطيه من الزكاة يقضي به الدين، يقضي عفوا به الدين. أما إذا قصد بذلك أنه أنا أعطيه المال حتى ينفق على نفسي ما أنفق عليه، ما يجوز. وانظروا يا أخوة كلمة أخيرة في هذا الأمر، كيف يتعامل أهل العلم مع الأحاديث وكيف يتعاملوا مع الآيات. يعني الموضوع في مسألة معينة دخلوا في مسائل الزكاة ومسائل الكذا ومسائل الوكالة وهذه المسائل كلها، ليش؟ لأنه هذا الدين عظيم، ولأن هؤلاء العلماء هم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يذكرون أهل العلم ويأمرهم بالخير والمنهج الصالح بخير، ولا يجعلنا من أولئك الذين لا يعطون الناس حقوقه. بارك الله فيكم. In diesem Hadith gibt es auch noch sozusagen bestimmte Sachen, was man lernen kann. Und zwar, barakallahu fikum, man darf seinem Kind eine Spende geben. Man darf sein Kind an Spende geben. Und man darf auch seinem Kind Zakat geben, aber unter Bedingungen. Unter Bedingungen. Eine Frau darf ihrem Mann Zakat geben und ihrem Sohn oder ihren Kindern Zakat geben, auch mit Bedingungen. Abdullah bin Mas'ud war arm. Abdullah bin Mas'ud, der Sahabi, war arm. Und er hat eine Frau gehabt, die hieß Zainab. Zainab, radhiyallahu anha, wollte spenden. Wollte Sadaqa machen. Freiwillig spenden. Dann hat sie Abdullah gesagt, ich will spenden. Abdullah sagte, ich bin arm. Ich bin selber arm. Dann hat sie ihm gesagt, nein. Nein, ich gebe dir nicht. Der Mann sagt, ich bin arm. Dann hat sie ihm gesagt, nein, ich gebe dir nicht. Ich will anderen geben. Der hat gesagt, dann fragen wir den Propheten. Der Prophet hat ihr gesagt, Abdullah hat die Wahrheit gesagt. Dein Mann und deine Kinder sind bevorzugt, wenn du Sadaqa geben willst. Das heißt, eine Frau ist reich, ihr Mann ist arm. Der Mann muss für die Familie sorgen. Und die Frau muss nicht. Der Mann muss für die Kinder sorgen, die Frau nicht. Dann will diese Frau eine Spende machen. Sunna, die fragt ihren Mann, sie ist reich und das ist ihr Geld. Sie fragt ihren Mann, ich will eine Sadaqa geben. Der Mann sagt, aber ich bin arm. Wenn du jemandem Sadaqa gibst, dann gib mir. Ich brauche das mehr als die anderen. Die Frau hat ihm gesagt, nein, von Abdullah bin Mas'ud, nein. Ich frage den Propheten. Der hat gesagt, doch, gib ihm. Gib ihm. Warum? Weil sie nicht verpflichtet ist für die Kinder und für den Mann. Aber wenn der Mann reich ist und er will seine Frau Spende geben, nein, das ist nicht so. Der ist verpflichtet, für sie aufzukommen. Dazu, barakallahu fikum, man kann, die Frau könnte auch Zakat geben ihrem Mann und ihrem Kind, weil sie arm sind. Aber wenn, und Vater könnte in einem Fall seinem Kind auch Zakat geben. Normalerweise ist der Vater zuständig für die Kinder. Aber wenn das Kind zum Beispiel arbeitet und so weiter und der ist selbstständig, das wird nicht selbstständig jetzt, wie die Leute denken, der hat Firma. Nein, ich meine selbstständig in diesem Zusammenhang, der kann für sich selber sorgen. Und angenommen, der hat viele Schulden. Der hat Schulden gemacht. Der Vater, der reich ist, der kann ihm hier Zakat geben, damit er die Schulden begleicht. Das geht nicht aber, weil der Vater verpflichtet ist, für das Kind zu sorgen. Der Vater sagt ihm, ja, nimm von Zakat und das ist dein sozusagen jetzt Taschengeld. Das geht nicht. Und schaut mal, wie die Sache, barakallahu fikum, detailliert erklärt. Und subhanallah, schaut mal auch hier, wie die Sache ist bei den Gelehrten. Das ging nur um eine kleine Geschichte. Die haben über Verschenken, über Zakat, über Vertreten, über Beauftragen, über verschiedene Themen gesprochen aus einem Hadith. Warum machen sie das? Damit sie uns unsere Religion erklären. Damit wir den Islam besser verstehen. Damit wir die Argumente besser verinnerlichen können. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Gelehrten, die nach Koran und Sunna gelebt haben und die den richtigen Weg vertreten haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie reichlich belohnen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute ins Paradies bringen. Hätten wir diese Leute nicht, hätte Allah uns diese Leute nicht gegeben, dann wären wir total anders gewesen. Subhanakallahu fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Gabe geben, dass wir unsere Zungen hüten, wenn wir über die rechtschaffenen Gelehrten sprechen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute für jede Sekunde, was sie für die Muslimin verbracht haben, reichlich belohnen, weil diese Leute eigentlich, die sind die Nachfolger vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Wissen. Und sie haben das Wissen als Erbe vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen. Al-Ulama'u warathatul Anbiya. Die Gelehrten haben das Wissen von dem Propheten als Erbe bekommen. Das sind die Gelehrten. Schau mal, ich meine, das ist faszinierend, wie man das macht. Und diese Geschichte ist so schön. Man wollte etwas geben. Das heißt, sei sicher, was Allah subhanahu wa ta'ala dir geben will, dann wirst du das bekommen. Egal wie, aber du wirst es bekommen. Dein Rizq ist bei Allah. Fi hadha al-hadith aydan, al-rizq ya akhwa, mas'alat al-iman bil-rizq. Rizqak maktub, wa sayatik, sayatik. Kana al-ab yastati'i, yaqul lahu khudha. La. راح إلى رجل في المسجد يوزع الناس فأعطاه فرجع إلى أبيه فالرزق سيصلك سيصلك ولكن عليك أن تأخذ بالأسباب خذ بالأسباب dein Versorgung dein Lebensunterhalt wirst du bekommen bekommen Allah hat das geschrieben für dich bevor du geboren bist du wirst das bekommen, das bedeutet, sei nicht von den Leuten, die denken, wie wird das und sowas, du wirst das bekommen, aber deine Pflicht ist, dass du die Mittel ausschöpfst, indem du nach Rizq suchst. Das geht nicht, dass du nur in der Moschee sitzt und du erwartest, dass die Leute dir geben. Das geht nicht, dass du sitzt und du denkst, ja, alles wird zu dir kommen. Nein, such mal. Aber dann wirst du das bekommen, genau, was Allah subhanahu wa ta'ala dir sozusagen geben will. Der Vater könnte eigentlich seinem Kind sagen, nimm. Das war aber anders. Das war geschrieben, diese Menge von Geld werde bekommen. Ma'an, Radwallah Ali. Der Vater hat das geheim gehalten. Er hat das einem Mann gegeben. Der hat ihn beauftragt, dass er die Spende sozusagen verteilt. Der Mann hat das verteilt, der hat das ausgerechnet seinem Sohn gegeben. Das heißt, auch hier ist schön, der Vater hat jemanden beauftragt, der nicht familienbekannt war oder bekannter war. Der Mann hat das Geld genommen, der hat seinem Sohn, der weiß nicht, dass er sein Sohn ist. Der hat ihm das gegeben als Spende. Der Sohn hat das genommen, der kam zum Vater zurück, mein Vater, nimm, ich will dir was geben. Subhanallah. Der Vater guckt, das ist mein Geld, ich wollte dir das nicht geben. Deshalb dein Rizq, wallahi, wirst du bekommen. Dazu, barakallahu fikum, هنا مسألة مهمة أيضا, أنه إذا تصدقت على رجل, ja, مثلا إنسان فقير, وتصدق عليه إنسان آخر, فأخذ الصدقة وأهداك إياها, يجوز. أنت غني, أعطيت لمحمد صدقة, جيد؟ فهو هذه الصدقة أهداني إياها هدية لي يجوز ما في مشكلة يعني لأنه صارت من ماله صارت ولو أنها زكاة ولو أنها صدقة ولو أنها ولكن هي لما صارت عليه له كانت صدقة أما لنا صارت هدية إيه أما إذا كانت هدية خلص بارك الله فيكم إذا جبت نخ إدفاس شونس إن ديزا إبليفرونك بس أوف إم إسلام إذ دي زاخي سو wenn jemand eine Spende gibt zum Beispiel Du gibst einem Bruder eine Spende. Mohammed gibt Naji eine Spende. Illusion jetzt. So eine sage ich jetzt Annahme. Annahme. Mohammed gibt Naji eine Spende. Dann kommt Naji und er gibt mir das als Geschenk. Das geht. Das war für Naji Spende, Sadaqa. Aber für mich Das ist keine Sadaqa mehr. Das war Geschenk. Deshalb das geht. Das wird das geht, dass man etwas gibt für eine Person. Diese Person verwaltet das anders. Dazu auch gibt es eine Sache. Wenn ich dir ein Geschenk gebe, dann darf ich das nicht wieder verlangen von dir. Ich darf nicht etwas, was ich dir verschenkt habe, ich darf das nicht sagen, gib mir zurück. Oder ich darf das nicht von dir kaufen. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, an-Nabi s.a.w. قال, derjenige, der etwas verschenkt und der verlangt das wieder, das ist wie ein Hund, der erbricht, wal-Iyadu billah, übergibt, ja, und dann leckt er, was er erbrochen hat. Möge Allah uns bewahren. Wie schlimm das ist, wie eklig das ist. Das ist auch das Gleiche, wenn du jemandem etwas verschenkst und dann verlangst du das von ihm zurück. Deshalb, barakallahu fikum, da kann man noch ein paar Sachen aus diesem Hadith ableiten. Aber wir wollen nicht länger machen. Ich denke, eine Stunde ist genug. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ich wiederhole nochmal Hadith auf Arabisch. Und inshallah auf Deutsch, damit wir das für nächste Woche inshallah lernen. An Abi Yazid, Ma'an Ibn Yazid Al-Akhnas Al-Sulami, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun, qala, kana Abi Yazid akhraja dananiya, yuridu an yatasaddaqa biha. فوضع عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أرد فخصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. بارك الله فيكم. نخمل معن ابن يزيد ابن الأخنس السلمي sagte, mein Vater Yazid hatte einige Dinare, die er als Sadaqa geben wollte, bei einem Mann in der Moschee gelassen. Ich nahm das Geld und brachte es meinem Vater. Mein Vater sagte zu mir, bei Allah, ich habe dich nicht beabsichtigt mit diesem Geld. Ich wollte dir das nicht geben. Dann sind wir zum Propheten Muhammad s.a.w. gegangen, damit er zwischen uns richtet. Der Prophet sagte, Yazid, du bekommst, was du beabsichtigst. Ma'an, du behältst, was du genommen hast. Das Hadith ist bei Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah khaira. Möge Allah uns befahren.